ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirk. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Hallo? Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich hab's getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder ein wundervolles Kriminalhörspiel aus der Rundfunkgeschichte. Diesmal eine Geschichte aus England, ein fieser kleiner Schocker, der sich wunderbar zuspitzt. Es wird spannend. Jeden Donnerstag liefert uns eines der neuen Superpower-ARD-Funkhäuser ein erstaunliches Kriminalhörspiel-Schätzchen. Und auch heute lauschen wir mal wieder in einen Sender, den es nicht mehr gibt. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk. Und wie Sie sich vielleicht erinnern, gab es im SDR in Stuttgart seinerzeit einen ganz speziellen Krimitermin. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück. Genau, wir betreten ein ganz besonderes Radioarchiv und besorgen uns einen Klassiker. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten. Diese Sätze waren das Erkennungszeichen einer der wohl besten Hörspielsendereien für Krimi-Fans. Man hörte sie zwischen 1957 und 98, also über 40 Jahre lang, vor jedem Radiokrimi aus Stuttgart. Und die hatten tolle Titel. Mord mit Variationen. Skandal im Golfclub. Herrenbesuch. Schüsse im Dunkeln. Wo ist George? Die silberne Spinne. Opfer der Leidenschaft. Grüner Tee. Spannend wurde es montags auf SDR 1 mit Rundfunkkrimis im Wandel der Jahre. Auf die kurzen Mono-Murder-Mysteries der 50er und 60er folgten die Mini-Psycho-Thriller der 70er, bevor in den 80ern und 90ern die verzwickte Tätersuche auch mal auf 2 Radiostunden ausgedehnt wurde. Wir wollen in dieser und in der kommenden Kein-Mucks-Ausgabe ganz ausführlich über diese Sendereihe plaudern, aber zunächst starten wir unseren Studio 13-Krimi. Heißer Schnee. Richtig. Heißer Schnee, so lautet der Titel unseres Hörspiel-Thrillers von 1972. Also, wissen Sie, ich bin eine ziemliche Individualistin. Dieser ewige 9 bis 5 Uhr Trott, das ist einfach nichts für mich. Das ist Lucy. Lucy führt eine Modekette und lebt in einer englischen Hafenstadt. Was aber nicht heißt, dass ich überkandidelte Vorstellungen habe. Und diese Lucy spricht die Schauspielerin Marianne Moser. Unter uns für so gut habe ich meine Modelle nicht gehalten. Marianne Moser war häufig in Funkhörspielen besetzt, im Studio 13 erstmals 1963, hier. Wie dunkel es hier ist. Ja, und da hören wir sie zusammen mit Jürgen Goßler in einem Spukkrimi um ein verlassenes Haus, in das die zwei zufällig hineingeraten sind. John, um Himmels Willen, was ist denn? Da, auf dem Boden! Sieh doch, auf dem Boden! Ein Mann! Nur über meine Leiche, ein Klassiker nach Francis Durbridge. John, machen wir uns lieber aus dem Staub. Niemand hat uns reinkommen sehen. Seit Anfang der 60er Jahre war Marianne Moser in Funkhörspielen dabei. Ihr allererster Krimi lief 1961, diesmal im Westdeutschen Rundfunk. Tja, ich muss leider eine ganze Reihe von Jahren zurückgreifen. Ich wohnte damals in einer Pension in Bayswater. Hier spielte sie eine Frau, die in eine unerklärliche Geschichte verwickelt wurde. Sie lernt einen Mann kennen und verliebt sich, doch... Ein paar Tage später haben Howard und ich geheiratet. Und das war das letzte Mal, dass ich meinen Mann sah. Ja, wieder so eine Rätselstory der 60er in britischer Tradition, höre ich Sie jetzt sagen. Aber dieses Stück namens Miss Winstons Geheimnis stammte aus einer ganz ungewöhnlichen Sendereihe des WDR, in der Folge für Folge einem von Kurt Lieg gespielten Anwalt eine seltsame Geschichte erzählt wird. Und in dem der englische Jurist wieder eine vielleicht nicht ganz einfach zu beantwortende Frage aufwirft, die im Anschluss an unser Hörspiel diskutiert werden wird. Anwalt Gordon Grantley plaudert aus seiner Praxis. So hieß diese Serie. Ich kann mich an die Einzelheiten jener Tage nicht mehr erinnern. Und deshalb musste das Publikum ran und unter Aufsicht eines echten Juristen diskutieren, ob die Figur von Marianne Moser verheiratet bleiben sollte, obwohl ihr Mann doch verschwunden ist, oder ob sie das Erbe ihrer Mutter antritt, das sie aber nur bekommt, wenn sie einen Ehemann physisch nachweisen kann. Ich glaube, hier haben wir einen Fall, wo der Unterschied zwischen der moralischen Verhaltensweise und der Möglichkeit, etwas strafrechtlich zu verfolgen, sehr deutlich wird. Ja, ja, natürlich. Das hat es wirklich gegeben. Anwalt Gordon Grantley plaudert aus seiner Praxis. Das ist kein Witz von mir. Und die Reihe war so beliebt, dass auch der Bayerische Rundfunk eigene Versionen davon produzierte und Radio Bremen, der Norddeutsche Rundfunk und der Saarländische Rundfunk mit »Urteilen Sie selbst« oder »Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück« ein ähnliches Konzept fuhr. Ich will ganz offen darüber sprechen. Das war immer ganz seltsam. Die Geschichten blieben wie üblich ungelöst. Aber Marianne Moser durfte natürlich trotzdem über viele Jahrzehnte in Radiohörspielen mitmachen. Doch zurück ins Studio 13 und zu Heißer Schnee. Entschuldige, dass ich so lange gebraucht habe, aber die Läden waren bumsvoll. Das hier ist Marion in unserer englischen Geschichte, ne? Nicht Marion, nein, Marion. Sie ist die beste Freundin von Lucy. Und diese Marion ist die Schauspielerin Rosemarie Fendel. Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz. Marianne Moser und Rosemarie Fendel spielen die Hauptfiguren in Heißer Schnee. Jetzt machst du dir einen ordentlichen Drink, legst die Beine hoch und siehst ein bisschen fern. Heute fängt ein neuer Krimi an. Der wird dich ein bisschen ablenken. Rosemarie Fendel war ein Theater-, Kino- und Fernsehstar. Man kannte sie seit den 60ern aus Krimi-Fernsehserien wie Kommissar Freitag, Der Nachtkurier meldet, Das Kriminalmuseum und Dem Täter auf der Spur. Vielleicht kann ich doch was für dich tun. Und wenn ich dich nur ein bisschen aufmuntere. Im Jahr 1969 bekommt Rosemarie Fendel eine durchgehende Rolle in einer neuen ZDF-Serie, einer schwarz-weißen ZDF-Serie. Der Kommissar hieß die Serie natürlich, erkennbar an dieser tollen Titelmelodie. Die erste Folge, die es überhaupt je gab, hieß »Toter Herr im Regen«. Und gleich nachdem der tote Herr im Regen gefunden wurde, hat Rosemarie Fendel den ersten Satz. Nicht so hastig, ich verstehe ja kein Wort. Ja, jetzt habe ich verstanden. Samtstraße, Ecke, Maron. Ach du liebes bisschen. Ihre erste Szene, Rosemarie Fendel am Telefon. Sie ist die Ehefrau des Kommissar Keller. Draußen regnet es und der Kommissar muss zum Einsatz. Doch Gummistiefel anziehen, das mag er nicht. Ich will die Dinger nicht tragen. Schau doch mal, wie es regnet. Bei dem Wetter ziehen alle Leute Gummistiefel. Aber ich schwimme in den Dingern. Ja, zu Beginn der Kommissarserie wollte man offenbar ein wenig humorig einsteigen. Erik Ode in der Titelrolle muss hier ein wenig Sitcom spielen. Er sagt etwa über den Ort des Geschehens, den er nun besuchen muss, folgenden Satz. Das ist nun wirklich also eine Gegend, wo man nur mit dem Beil aus dem Fenster gucken kann. Eine Gegend, wo man nur mit dem Beil aus dem Fenster gucken kann. Sowas habe ich noch nie gehört. Auch der Kommissar hat solche Einwürfe nur ganz selten gemacht. Und gleich der zweite und dritte Gag geht auf Kosten der Ehefrau. Hören Sie sich das mal an. Willst du nicht doch die Galoschen anziehen? Sag mal, du bringst mich wirklich um mit deinen Elbkähnen. Ja, aber wenn die Füße warm sind, dann ist der ganze Mensch warm. Du bist dumm, aber lieb. Ach du, Wiedersehen. Du bist dumm, aber lieb. Tja. Das muss man sich mal trauen, eine Krimiserie so zu eröffnen. Es ging nicht lange so weiter. Rosemarie Fendel spielte die Ehefrau des Kommissars nur in 8 der knapp 100 Folgen, die bis Mitte der 70er liefen. Sie bekam über Jahrzehnte viel, wirklich viel bessere Rollen als diese, auch und gerade im Hörspiel. Marianne Moser und Rosemarie Fendel waren jeweils in rund 350 Funkhörspielen aller Sender dabei. Und Heißer Schnee zeigt sie beide in Bestform. Ein Krimi, der sich lohnt, wie immer, wenn das Gütesiegel Studio 13 draufsteht. Alles Weitere nach unserem Hörspiel. Da hagelt es Überraschung, fest versprochen. Los geht's, viel Vergnügen. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir nun mit Rosemarie Fendel, Marianne Moser, Horst Michael Neuze und Charles Wirz in den Hauptrollen und in der Inszenierung von Günter Sauer ein in England spielendes Kriminalstück von Jessica Hallsmith, in dem es um Rauschgift geht, um eine der härtesten und gefährlichsten Drogen, die es gibt. Wir meinen Heroin, sprich Harry, Horse oder Heißer Schnee. Hier, bitte sehr. Ein Gin Tonic, ein Martini. Dankeschön. Also, dann auf den neuen Auftrag. Prost, Mario. Ich kann es überhaupt noch nicht fassen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Lassen war ja förmlich hingerissen von den Schöpfungen. Oh. Den habe ich gebraucht. Ich auch. Weißt du, dass ich zum ersten Mal im Leben aus England draußen war? Nett, dass du mich mitgenommen hast. Ich bin so froh, dass dir die Reise Spaß gemacht hat. Und vielen Dank für deine moralische Unterstützung. Ich hatte die wirklich nötig. Oh, boah, du hast deine Sache ganz prima gemacht. Wirklich? Ja, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass du deine erste Kollektion zeigst. Weißt du, was mich überrascht hat? Nee. Dass Larsen so viele Kleider mit dem applizierten Vogelmotiv genommen hat. Ich habe gedacht, das wäre für die Skandinavier viel zu verspielt. Du nicht? Ach, du meinst, die Kunst des Entwurfs liegt in der Schlichtheit des Schnitts. Ja, sowas Ähnliches jedenfalls. Dann ist dir klar, dass wir jetzt dringend jemanden im Atelier brauchen? Vorsicht, bleib auf dem Teppich, Mädchen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die junge Modeschöpferin hat ihren ersten großen Auftrag. Aber an deiner Stelle wäre ich lieber vorsichtig. Ja, vielleicht ist das Ganze nur eine Eintagsfliege. Du, ich habe mich verpflichtet, in 3 Wochen 4 Dutzend Kleider zu liefern. Und irgendwer muss die schließlich machen. Ach was, mit ein paar Überstunden, da können Gerda, Joyce und ich schon schaffen. Musst uns ein bisschen helfen dabei. Ja, wir können in der kurzen Zeit keine neue mehr anlernen. Bei der vielen Arbeit. Ja, wenn du glaubst, dass die Mädchen nichts dagegen haben. Ich meine, gegen die Überstunden. Wir können es uns nicht leisten, den Termin zu verpassen. Ich bespreche das morgen mit Ihnen. Zollfreie Zigarette gefällig? Dringend. Dankeschön. Hier. Übrigens, hast du dir schon überlegt, wie du sie verschicken willst? Per Schiff natürlich, ist so billiger. Muss mich noch bei einem Spediteur erkundigen, es soll ja nicht schwierig sein. Vielleicht könnten wir die Kleider in einen Leichtmetallcontainer packen, auf Bügeln. Wie beim Schiffskorb, das würde die Sache vereinfachen. Das ist eine fabelhafte Idee. Prost. Prost. Ken Slater, das ist unser Mann. Wer? Ken Slater. Ich habe ihn mal kennengelernt auf einer Geburtstagsparty bei meiner Schwester. Er fährt für die Carmack. Das ist eine neue Speditionsfirma, die mit den Docks in Felixstowe zusammenarbeitet. Der könnte uns sicher weiterhelfen. Weißt du was? Mit dem rede ich mal. Der ist oft im Club. Ja, man kann nie wissen. Vielleicht würden sie es billiger machen. Wo er mich doch kennt. Versuchen kann ich es ja auf alle Fälle. Du, Marion, tu das bitte. Das mache ich. Kolibrimuten, guten Tag. Guten Tag, hier ist Stephen Hillier. Ja? Ken Slater ist mein Fahrer, sagte mir, dass Sie gern wissen möchten, wie Sie Ihre Kleider nach Norwegen... Ah, Sie sind von der Carmack. Ja, so ist es. Ja, ich habe da eine Sache, die ziemlich eilig ist. Da komme ich am besten mal bei Ihnen vorbei, damit wir alle Einzelheiten besprechen. Moment mal, wer sagt Ihnen denn, dass ich sie überhaupt nehmen will? Die tüchtigste, modernste Firma am Platze nicht nehmen? Na schön. Heute Abend? Sagen wir 7? Na prima, solange Sie nichts dagegen haben, Überstunden zu machen. Wenn man der Boss ist, macht man nie Überstunden. Also gut 7. Wissen Sie überhaupt, wo ich wohne? Ja, natürlich. Also dann, bis heute Abend. Wenn Sie einverstanden sind, schicke ich Ihnen morgen den Vertrag. Ja, ist gut. Was den heutigen Abend angeht. Ja, was ist denn? Vermissen Sie eigentlich nichts? Wieso was? Das Geschäftsessen. Darf ich Sie also einladen? Also das ist zwar sehr nett von Ihnen, aber ich habe leider noch ziemlich viel zu tun. Also man kann es auch übertreiben. Und überhaupt, Sie sind doch noch im Wachsen. Ja, bestimmt. Wann haben Sie das letzte Mal was gegessen? Heute Mittag. Irgend so ein Sandwich und... Und eine Tasse Tee. Das reicht nicht. Sie brauchen eine anständige Mahlzeit. Ich schlage vor, Froschschenkel Provençal und dann Seezunge mit Mandeln überbacken. Aufhören, bitte. Ich hole nur ganz schnell meinen Mantel. Noch etwas Kaffee, Madame? Nein, danke. Sir? Ja, eine halbe Tasse. Danke, danke. Also ich muss schon sagen, Sie sind ein tolles Mädchen. Hey. Attraktiv, intelligent. Außerdem verstehen Sie was vom Geschäft. Finden Sie wirklich? Ja, ehrlich. Ich meine, heute steigen doch die meisten Mädchen gar nicht erst ein. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, eine solche Sache aufzuziehen? Also, wissen Sie, ich bin eine ziemliche Individualistin. Dieser ewige 9-bis-5-Uhr-Trott, das ist einfach nichts für mich. Was aber nicht heißt, dass ich überkandidelte Vorstellungen habe. Naja, und die Chance ergab sich, als meine Großmutter gestorben ist, mir ein bisschen Startkapital hinterlassen hat. Und da habe ich das Büro gemietet und das Atelier und die Wohnung darüber. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass mir sowas wie dieser norwegische Auftrag ins Haus schneiden wird. Unter uns für so gut habe ich meine Modelle nicht gehalten. Na, also nach allem, was ich so höre, sind Sie in Trondheim der große Schlager. Tja, komisch. dass die ausgerechnet zu mir kommen. Man sollte doch meinen, die würden zu einer großen Firma gehen, die schon Erfahrung hat im Export. Vielleicht haben ihre Sachen das gewisse Etwas. Naja, kann sein, aber trotzdem. Jedenfalls eine ganz schöne Reklame für Sie. Machen Sie das alles allein? Ach, wo denken Sie hin? Ich habe Marion. Das ist eine große Hilfe. Aus Leeds, ein richtiger alter Hase. Die hat das Atelier unter sich. Das klingt großartig, was? Aber besteht in Wirklichkeit nur aus Marion, einer Näherin und einem Lehrmädchen. Naja, und ich mache die Entwürfe und die Büroarbeit. Mhm. Und wann schlafen Sie? Wenn mal eine Stunde übrig bleibt. Oh, und das mehr. Wo ich doch schon sicher war, Sie würden am Sonntag ein bisschen mit mir rausfahren. Na, was meinen Sie dazu? Sie können einem ganz schön zusetzen. Das gehört zu meinem Job. Also, wenn es schön bleibt, dann könnten wir doch ins Grüne fahren, in einem Pub am Fluss Mittagessen und nachmittags... Na? Ich habe in Horning einen Dinghy liegen. Was haben Sie liegen? Ein Dinghy. Ja, segeln Sie denn nicht? Weiß nicht, ich habe es noch nie versucht. Dann haben Sie bis jetzt umsonst gelebt. Bringen Sie doch Ihren Skizzenblock mit. Vielleicht fällt uns was ein. Das ist eine gute Idee. Ein paar fische Modelle für die Segelbraut. Ich wende jetzt. Steven! Achtung! Nein, was muss ich denn tun? Ich hab's doch vergessen. Lass das Vorsegel los. Okay. So. Wende. Schnapp dir das andere Tau hin und zieh es fest. Ja, mach ich. Komm. Noch ein bisschen. So. Ja, gut. Gut. Der Weg zur perfekten Steuerfrau in 10 Lektionen. Na, vier. Du hast erst 4 hinter dir. Ja, aber jetzt kommt Lektion Nummer 5, kleiner Imbiss. Was gibt's denn? Zunge, Schinken, Rostbeef, saure Gurken, Salat und einen Kuss. Worauf warten wir denn noch? Na, auf dich, dass du am Ufer festmachst. Du, da drüben ist ein Baumstamm. Na los. Aye, aye, Captain. Soll ich das Schwert bergen? Birg das Schwert, Mädchen, damit aus dir noch ein richtiger Seemann wird. Ah, überschätzen Sie sich nur nicht, Sir Francis. Drake. Drake? Nö, Chichester. Oh! Noch ein Sandwich? Sandwich? Bier. Oh, Säufer. Danke. Und du? Also 2 Becher Kaffee reichen mir. Aber gegen eine Zigarette hätte ich nichts einzuwenden. Zigarette, bitte sehr. Danke. Steve? Mhm. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, wie oft sich Marion und Ken in letzter Zeit treffen? Mhm. Montag, Mittwoch und Freitag spielen sie Bingo und Samstag gehen sie in den Club. Sag mal, glaubst du, da wird was draus? Oh, ich weiß nicht. Bis jetzt hat sich dieser Casanova nicht viel aus dem Heiraten gemacht, aber was geht uns das an? Ist fleißig und gewissenhaft. Wo es nötig ist, macht er auch ein paar Extrastunden. Seit wann ist er eigentlich bei dir? Ja, halbes Jahr. Und hast du eine Ahnung, was er vorher gemacht hat? Dockarbeiter, Waschmittelvertreter, Bootsmann in der Navy, Kinovorführer, Straßenbahn. Sonst noch was? Weißt du, in der Armee. Da gibt es so Kapos in den Versorgungsstellen. Die könnt ihr alles besorgen, wenn ihr sie nur richtig schmierst. Und so einer ist Ken. Meistens enden die dann als recht wohlhabende, angesehene Bürger in einem hübschen Einfamilienhaus. Mit einem Wagen vor der Tür, der doppelt so groß ist wie einer, den wir uns leisten können. Das ist komisch. Wieso? Naja, fast alles, was du über Ken gesagt hast, passt doch auf Marion. Das ist genau derselbe Typ. Ja, aber du bist da zufrieden mit ihm. Oh, fabelhaft. Ich kann unheimlich gut Leute beschwatzen. Ja, weißt du, was mir noch auffällt? Ja? Beide sind ungefähr zur gleichen Zeit aufgetaucht. Wirklich? Ah, Marion ist ungefähr 6 Monate bei mir. Und wie ist das bei dir? Wie ist was bei mir? Na, mit dem Heiraten meine ich. Oder bist du zu beschäftigt mit deiner skandinavischen Exportkampagne, um über sowas nachzudenken? Als Mädchen denkt man über sowas immer nach. Das solltest du eigentlich schon gehört haben. Und das heißt? Wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann wirst du es nie wissen. Dann glaube ich, sollten wir ab heute die Welt ordnungsgemäß als Verlobte grüßen. Wen bitte ich um deine Hand? Tja, vielleicht die betroffene Dame? Sieh mal einen an. Dann ist die Sache also geritzt. Ich überlege. Kann ich es wagen, mein blühendes Imperium mit deinem lahmen Unternehmen zu vereinigen? Kann ich es verantworten, meinen dynamischen Geschäftsgeist mit einer chaotischen Wurstelei zu verquicken? Möchte ja nur wissen, ob dein dynamischer Geschäftsgeist in Skandinavien genauso ziehen würde wie meine chaotische Wurstelei. Das werden wir ja bald sehen. Wieso? Ich fliege nächste Woche hin. Was? Ja. Wenn ich Glück habe, kann ich noch ein paar andere Verträge abschließen. Sag mal, kommst du zufällig auch nach Trondheim? Ja. Könnte sein. Du, wenn ja, würdest du zu Lars Larsen gehen und nachsehen, wie er meine Kleider ausstellt? Ich weiß nicht. Oh, das möchte ich nämlich wirklich gern wissen. Wie heißt der Kerl? Lars Larsen. Na, also schön wird gemacht. Ich werde als interessierter Kunde auftreten. Ach, ich sehe dich schon in einer unserer bezaubernden Schöpfungen. Schwarz-weiß karierte Baumwolle, der Rock ausgestellt. Entzückendes Vogelmotiv in Melonenrot. Ja, also wenn du damit nicht ankommst. Ungeheuer. Aber vielmehr interessiert mich, wie ich wohl bei deinen Eltern ankomme. Um das rauszufinden, gibt's nur eine Möglichkeit. Du musst sie kennenlernen. Ich rufe Mama morgen früh an und frage sie, ob wir zum Abendessen kommen können. Und dann teilen wir ihnen die große Neuigkeit mit. Hoffentlich wird's kein zu großer Schock für sie. Hey, Puppe, mal hersehen. Hier ist ein bildschöner Container für dich. Oh, ist ja prima. Na und sonst, alles erledigt, alles bestens? Ja, weil du mich hast. Gerda war um 9 Uhr weg und um 11 Uhr war ich dann glücklich fertig. Na gut. Bleibst du bei heute Abend? Ja, wie viel Uhr? Na, ich werde mit dieser Fuhre so gegen 5 im Felix-Tor sein. Rechne eine halbe Stunde an den Docks dazu, dann bin ich um 6 wieder da, flitze unter die Dusche, schmuggel mich in die Stadt. Also sagen wir um 7. Um 7. Was für eine Art Fete ist es denn? Kannst dein Diadem ruhig im Safe lassen. Aber sonst wird's ganz lustig. Ach, Ken, guten Morgen. Morgen, Miss. Ich komme kurz nach 4 wieder vorbei und hole die Kleider ab, okay? Gut, bis dann habe ich sie fix und fertig im Container verpackt. Ciao. Wiedersehen. Good afternoon. Guten Tag. Oh, Sie wünschen, Sir? Ja, ich suche ein Geschenk für eine junge Dame. Ja, an was haben Sie denn da gedacht? Ja, eigentlich an einen hübschen Modeschmuck. Ah, ich verstehe. Wie wäre es mit einem Anhänger? Wir haben da ein paar ganz moderne Entwürfe von hiesigen Künstlern. Ah, ja, das wäre vielleicht eine Idee. Der hier zum Beispiel. Ein Topaz in Silber gefasst. Mhm. Die Kette lässt sich abnehmen, dann kann man ihn auch als Clip tragen. Ja, sehr hübsch. Was kostet er? 240 Kronen. Oh, es ruiniert mich zwar, aber ich nehme ihn trotzdem. Darf ich mich noch ein bisschen umsehen? Ja, selbstverständlich, Sir. Danke. Ich sehe gar keine Kolibri-Modelle bei Ihnen. Kolibri-Modelle, Sir? Ja, eine Dame aus meinem Hotel hat mich gebeten zu fragen, ob Sie die neue Lieferung schon bekommen haben. Ich fürchte, da muss irgendein Irrtum vorliegen. Irrtum? Entweder verwechseln Sie den Namen des Couturiers oder die Boutique. Ja, aber das ist doch hier Lars Larsen, oder? Ja, Sir. Ja, dann kann es kein Irrtum sein. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Wir werden Engelsmann in die Boutiquen zum Spur etwa Kolibri-Modellen. Er will expediere an. Guten Tag. Tag. Ich bin Lars Larsen. Sie haben sich nach Kolibri-Modellen erkundigt? Ja. Wie man mir gesagt hat, rechnen Sie jeden Tag mit einer neuen Lieferung. Da hat man Sie leider falsch informiert. Wir haben zwar vor einiger Zeit 2 oder 3 Kolibri-Modelle geführt, aber sie haben hier nicht so eingeschlagen, wie wir gehofft hatten. Und daraufhin haben wir alle weiteren Bestellungen rückgängig gemacht. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Wir bekommen keine neuen Sachen mehr herein. Sind Sie sicher? Absolut. Naja, vielen Dank für die Auskunft. Bitte sehr. Ihr Anhänger, Sir. Wie? Ach so, hier. Dankeschön. Wiedersehen. Na, alles fertig, Miss? Ach, Ken, Sie sind aber früh dran. Ich hab's erst in 20 Minuten erwartet. Oh, lassen Sie sich ruhig Zeit, ich kann warten. Ich muss bloß noch das Firmenschild hier in das Kleid einnähen. Ja, und dann werden wir mal wieder Gott sei Dank eine Ladung los. Ein bisschen in Druck gekommen, was? Ah, nicht mehr als sonst. Ein bisschen Gehetze gehört ja schließlich dazu. Hilft Ihnen der Marion nicht? Die hat geschuftet wie eine Wilde. Ich habe ihr jetzt gerade eine halbe Stunde freigegeben, damit sie ein paar Einkäufe erledigen kann. Verdammt. Was habe ich von meiner Schusselei hier? Halbe Naht aufgerissen mit meinem Armband. Tja, also so kann ich das jetzt nicht lassen, sonst fällt die Applikation ab. Würde ich mich aber beeilen, ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit. Wieso, ich denke, Sie haben es nicht so eilig. Ja, Zeit ist Geld, das wissen Sie doch selbst. Und schlampige Arbeit verdirbt das Renommee. Nein, nein, das kann ich so nicht lassen, das muss ich jetzt ganz nochmal auftrennen und dann mit der Maschine nachnähen. Naja, das werden wir auch schon noch schaffen. Moment mal, da ist ja was drin. Das fühlt sich an wie ein Stückchen Papier. Ach was? Das gibt's doch gar nicht. Ach, Ken, geben Sie mir doch bitte mal die kleine Schere von ich da drüben. Ich würde die Finger davon lassen, wenn ich Sie wäre. Was soll das heißen? Ich muss doch wissen, was das ist. Wieso? Na, hören Sie mal. Da? Wie kommt denn das in das Kleid rein? Was? Na, das hier. So ein Plastikpäckchen. Mit da so ein Pulver drin. Das geben Sie mal besser mir. Warum denn? Geben Sie es her. Nein, ich will wissen, was das ist. Das werden Sie schneller erfahren, als Ihnen lieb ist. Na? Wissen Sie es jetzt? Davon haben Sie wohl noch nie gehört, was? Heißer Schnee. Heroin. Heroin? Ja. Sie haben die ganze Zeit die Kleidertransporte benutzt, um Rauschgift nach Norwegen zu schmuggeln? Ja, was denn sonst? Glauben Sie etwa, die wären scharf auf ihre billigen Fummel? Ich rufe die Polizei. Ach nee, Verlobten verpfeifen. Das ist ja ganz was Neues. So blöd kann doch kein Mensch sein, oder? Sie sind... Was glauben Sie wohl, wo der die Kohlen herkriegt, um so ein Geschäft aufzubauen, hä? Da braucht man ein bisschen mehr als ein paar Lastwagen, ein paar Fahrer. Dazu gehört Kapital, ein ganz schön dickes Kapital. Und so viel Moos hat Steven nicht. Woher denn? Warten Sie, wenn Steven zurückkommt... Ach, zurückkommt von wo? Von Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland? Wo er sich neue Verbindungsmänner sucht? Das ist nicht wahr. Ach, Sie Unschuldsengel. Sie werden ganz schön hochgenommen. Ich habe mit Mr. Larsen selber gesprochen. Ihm haben meine Modelle gefallen. Ach, Ihre Modelle. Die Fetzen sind nicht mal den Stoff wert, aus dem sie gemacht sind. Wollen Sie wissen, was er damit macht? Der verbrennt den ganzen Haufen, den dämlichen Haufen Stoff. Sie widerlicher Kerl. Nur was drin ist, zählt. Heroin. 500 Pfund pro Applikation. Ich rufe die Polizei. Ach, das werden Sie nicht tun. Sie werden jetzt schön brav ins Atelier gehen und das Zeug wieder einnähen. Und dann fein die Schutzhülle drüber und das Fähnchen in den Container gehängt. Verstanden? Und wenn ich's nicht tue? Dann wird sich Ihr Verlobter auf einige Unannehmlichkeiten gefasst machen müssen. Und Sie auch. Rauschgiftschmuggel. Das heißt Hochzeitsreise nach Dartmoor. Aber getrennt. Entschuldige, dass ich so lange gebraucht habe. Die Läden waren bumsvoll. Hey, was ist denn? Die Kleider. Die Kleider? Was ist mit den Kleidern? Sind präpariert. Was soll denn das heißen? Weißt du, was wir exportieren? Nicht Kleider. Drogen. Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz. Und woher weißt du das? Ken war hier. Was hat er gesagt? Dass Steven mich nur benutzt, um Heroin nach Norwegen zu schmuggeln. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ja, und warum sollte Ken lügen? Um Steve die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und wo sind die Kleider jetzt? Nehmen wir an, auf dem Weg nach Felixstowe. Ja, aber warum hast du sie denn aus der Hand gegeben? Aber Ken hat mich dazu gezwungen. Muss jemand aus dem Atelier sein. Also schau mich nicht so an. Ich habe nichts damit zu tun. Du hast die Oberaufsicht. Wer hat als letzte Überstunden gemacht? Wetten, dass es dieses Miststück Gerda ist? Ich habe sie nie leiden können. Und sie ist Norwegerin. Bloß weil sie Norwegerin ist. Nein, du bist ungerecht. Da muss man erst mal Beweise haben. Hätte ich doch bloß die Lieferung nicht abgehen lassen. Ach, jetzt reg dich doch nicht auf, Kindchen. Ich glaube, das war schon ganz richtig so. Bloß kein Tamtam, bis du mit Steven nicht rein den Tisch gemacht hast. Ach, jetzt habe ich doch auch noch vergessen, das Telefon umzustellen. Wer kann denn das bloß sein? Das macht er nicht, ist doch egal. Ich trink du in Ruhe deinen Tee, ich nehm ab. Hallo? Ipswich 53924. Ja? Bitte bleiben Sie am Apparat, Sie werden aus Trondheim, Norwegen verlangt. Hallo? Hallo? Hallo? Lucy? Nein, hier spricht Marion. Sind Sie es, Mr. Hillier? Ja. Können Sie mir mal Lucy geben? Tja, die ist leider gerade nicht da. Kann ich hier was ausrichten? Ja, ich möchte Sie eigentlich lieber selber sprechen. Wann kommt sie denn zurück? Das weiß ich nicht so genau. Sie ist beim Friseur. Um diese Zeit? Ja, donnerstags haben sie länger offen. Soll ich Ihnen nicht doch was bestellen? Ja, also ich möchte nicht beunruhigen, aber... Ich glaube, es wäre besser, wenn sie die nächste Lieferung nicht abschicken würde. Oh, aber die ist schon unterwegs. Ach so. Ja, da kann man nichts machen. Ich komme übrigens einen Tag früher zurück. Sagen Sie Lucy doch bitte, dass ich morgen Vormittag wieder da bin, so gegen 11. Ich nehme die Nachtmaschine. Ja, gut. Falls sie noch nicht zurück ist, wenn ich nach Hause komme, dann schreibe ich ihr einen Zettel. Oh ja, das wäre nett. Vielen Dank, Marion. Wiederhören. Wiederhören. So. Ja, wer war's denn? Irgendeine Tante hat die falsche Nummer gewählt. Ich habe sie kaum mehr aus der Leitung gekriegt. Sie hat steif und fest behauptet, wir wären Trapps Beerdigungsinstitut. Manche müssen eine gute Antenne für Atmosphäre haben. So, weißt du was? Jetzt machst du dir einen ordentlichen Drink, legst die Beine hoch und siehst ein bisschen fern. Heute fängt ein neuer Krimi an. Der wird dich ein bisschen ablenken. Hm? Ich und Fernsehen jetzt in dieser Situation, Mario. Ach, nur überschlaf doch die Sache erst mal. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, hoffentlich. Also, ich komme morgen früh vorbei und schau nach dir. Ich habe euch doch für morgen früh allen freigegeben. Das weiß ich doch, Kindchen. Vielleicht kann ich doch was für dich tun. Und wenn ich dich nur ein bisschen aufmuntere, bis Steven wieder da ist. Hm? Danke, Maria. Also, tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann. Entschuldige, aber ich bin verabredet. Also dann, bis morgen. Hey, Marion. Marion. Hallo, Ken. Wo hast du so lange gesteckt? Wir sollen noch um 8:30 bei Mike sein. Hier, trink erst mal einen Schluck. Na los und komm, trink doch schon. Ja, danke schön. Du? Hä? Ich glaube, Steven Hillier hat was gemerkt. Woher weißt du das? Er hat vorhin aus Trondheim angerufen. Und? Und er hat gesagt, Lucy soll die Lieferung lieber zurückhalten. Und Lucy? Sie weiß nichts von dem Anruf. Ich war am Telefon und habe gesagt, sie sei nicht da. Ja, gut gemacht. Sie darf überhaupt nicht mit ihm reden, bis die Ware weg ist. Und wann ist das? Warum? Warum? Weil er schon morgen Vormittag zurückkommt. Er wollte doch erst Samstag da sein. Das ist es doch. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, er kommt morgen. Verdammter Mist. Wir müssen uns was einfallen lassen. Die beiden dürfen sich um keinen Preis sehen. Du hast gut reden. Er fährt vom Flugplatz direkt in ihre Wohnung. Na gut. Ihn können wir nicht aufhalten, das ist klar. Wir müssen uns also überlegen, wie wir Lucy aus der Wohnung lotsen können. Und zwar so lange, bis das Schiff weg ist. Ich habe eine Idee. Keinen Schnitzer mehr, Marion. Nein, nein, nein. Aber ich brauche deine Hilfe dazu. Also halte dich morgen früh zur Verfügung. Ja, ist gut. Und packen ein paar Klamotten ein. Kann sein, dass wir für eine Weile untertauchen müssen. Ich wollte nicht auf diese Party gehen. Wir müssen noch so viel überlegen. Ja, das können wir am besten auf dem Weg zu Mike. Na los, dann trink doch endlich aus. Morgen. Morgen, Marion. Na, wie fühlst du dich? Fürchterlich. Ich habe kein Auge zugemacht. Ich mache mir gerade eine Tasse Kaffee. Willst du auch eine? Ja, gern. Wo Steven schon zurück wäre. Ausgerechnet jetzt muss das passieren. Oh, das ist doch nur ein Glück für ihn, wenn er in die Geschichte verwickelt ist. Du, übrigens, wer sagt dir überhaupt, dass in den anderen Kleidern mit den Vogelapplikationen auch Rauschgift ist? Na, hör mal. Das ist doch anzunehmen. Oh, du, das Zeug ist ziemlich teuer, mein Schatz. Bitte. Danke, und schwierig zu kriegen. Glaubst du nicht, die machen so viel Umstände wegen einem Päckchen? Ein Päckchen, du, das ist ein dicker Haufen Geld. Na ja. Vielleicht hast du ja recht. Wie wär's denn, wenn du zu den Docks fahren würdest und fragst, ob du dir die Kleider noch mal ansehen kannst? Du, das ist gut. Aber glaubst du, die würden mir das erlauben? Ach, wir werden schon einen Grund finden. Du gehst hin und suchst einfach die Kleider durch. Ja, da werden die bloß misstrauisch. Ach, du musst das nur geschickt machen. Allerdings musst du dich beeilen. Sonst sind die Dinger schon verladen. Ich weiß nicht recht. Also überleg nicht so lange. Sag mal, warum liegt dir so viel daran? Weil ich nicht gern sehe, wenn Leute, die ich mag, in der Klemme sitzen. Du meinst? Ken und dich. Ich möchte nicht, dass einer von euch beiden erwischt wird. Ich erwischt beim Rauschgiftschmuggel. Ja, ja, es würde dich einige Erklärungen kosten. Also gut. Ich fahr raus. Wenn ich mich bloß mit den Formalitäten auskennen würde. Das hat Steven immer für mich gemacht. Geh doch einfach direkt zu der Schifffahrtsgesellschaft und sag, du willst noch mal die Kleider sehen. Sag, dass ein Fehler passiert ist, dass das Lehrmädchen beim Packen geholfen hat und aus Versehen ein Kleid mit reingetan hat, das schon verkauft war oder sowas. Da dass ich in so eine Geschichte reingekommen bin. Bist du doch nicht. Du bist nur das unschuldige Opfer. Ja, wie soll ich das beweisen? Das kann mir das ganze Geschäft ruinieren. Ja, deshalb musst du eben rausfahren. Nun mach schon. Also okay. Wiedersehen, Maria. Wiedersehen. Ich räume hier inzwischen ein bisschen auf. Ja, drück mir die Daumen. Mach ich. Worauf du dich verlassen kannst. Ja, hallo? Ken, ich bin's. Ja? Sie ist schon auf dem Weg nach Felixstowe, ganz nach Plan. Sie geht direkt zu den Docks, also halt dich bereit. Wann ist sie weg? Eine Minute ist sie weg. Warte mal, da habe ich 5 Meilen Vorsprung. Muss ich mich ganz schön auf die Socken machen. Alles okay bei dir? Alles okay. Ich warte jetzt hier auf Steven. Marion, denk dran. Keine Schnitzer. Okay, okay. Ich rufe dich später wieder an. Gut. Guten Morgen, Mr. Slater. Guten Morgen. Ist Mr. Watson in der Nähe? Er ist gerade in die Kantine runtergegangen. Soll ich ihn holen lassen? Ah, danke, nicht nötig. Schau mal runter. Könnte selbst einen Schluck gebrauchen. Eieiei, wer kommt denn da? Na, kann ich dir einen spendieren, mein Junge? Trink aus und komm schleunigst nach oben. Nu, wo brennst denn? Die haben wir spitz gekriegt. Wer? Ilja und seine Zische. Wie denn? Egal wie, jedenfalls wissen sie was. Also mach, dass du in dein Büro kommst. Aha. Und wenn die gleich aufkreuzt und die Lieferung sehen will, schickst du in Halle 79. Ja. Kapiert? Ja. Halle 79. Ja, aber was ist denn, wenn sie im Büro an einen anderen gerät? Das darf sie eben nicht, klar? Sonst fliegt der ganze Schwindel auf. Mensch, hätte ich mich bloß nicht auf die Sache eingelassen. Das hast du aber getan, Freundchen. Ist dir verdammt gut dabei gegangen. Also vorwärts jetzt, mach keine Fehler. Sonst nehmen dich die Jungs auseinander, dass ich deine eigene Mutter nicht mehr wieder. Ach, Mr. Hillier. Ja, sag mal. Sie sind schon zurück? Mhm. Wo ist Lucy? Tja, die ist nicht da. Ist nicht da? Nein. Haben Sie ihr meine Nachricht nicht ausgerichtet? Doch, natürlich, aber sie musste nach Hause. Sie hat Sorgen mit ihrem Vater, da war wohl irgendein Unfall. Unfall? Mhm. Ja, hat sie nicht gesagt, wann sie wiederkommt? Im Laufe des Nachmittags. Sie hat Ihnen, glaube ich, irgendwo eine Nachricht hinterlassen. Ah, ist gut, ja, danke. Tja, das tut mir leid, dass wir die Lieferung nicht mehr aufhalten konnten. Was war denn überhaupt los? Sie haben am Telefon so einen bedrückten Eindruck gemacht. Sag mal, arbeitet ihr heute Morgen nicht? Nein, Lucy hat uns freigegeben, aber ich habe gesagt, ich käme hier, um Ihnen alles zu erklären. Ja, das ist nett von Ihnen, Marion. Hat sie gesagt, was ihrem Vater passiert ist? Nein, sie sagte nur, sie müsste unbedingt nach Hause fahren. Aha. Na ja, vielen Dank jedenfalls, dass Sie hergekommen sind. Lassen Sie sich nicht aufhalten, ich mache mir nur schnell eine Tasse Kaffee und dann gehe ich auch gleich wieder. Ja, gut. Sie schließen doch ab, ja? Ja, natürlich. Also auf Wiedersehen, Mr. Wiedersehen, Marion. Nochmals vielen Dank. Nichts zu danken. Spedition Karmark, guten Morgen. Ja, hier ist Stephen Hillier. Morgen, Miss Ellis. Oh, guten Morgen, Mr. Hillier. Wir hätten Sie noch gar nicht erwartet. Kann ich mal Ken sprechen? Oh, er ist im Augenblick leider nicht da. Ah. Wissen Sie, ob ich ihn irgendwo erreichen kann? Es ist dringend. Nein, tut mir leid. Sagen Sie, macht er die Norwich-Fuhre? Nein, die macht Bill. Hat er gesagt, wann er wieder da ist? Er hat gemeint, es könnte später Nachmittag werden. Na schön. Ich komme nachher ins Büro, ja? Wiedersehen, Miss Ellis. Wiedersehen, Mr. Hillier. Levenham 299. Mrs. Manders, hier ist Stephen Hillier. Hallo Stephen, gute Reise gehabt. Ja, danke. Es tut mir leid, dass ich Sie ausgerechnet jetzt stören muss, aber könnte ich Lucy sprechen? Es ist dringend. Sie ist nicht hier. Ist nicht hier? Ist aber komisch. Sie hat mich hinterlassen, sie sei zu Ihnen gefahren wegen eines Unfalls Ihres Gatten. Wieso? Mein Mann hat doch gar keinen Unfall gehabt. Ja, aber Marion hat mir erzählt... Es fehlt ihm überhaupt nichts, er ist im Büro. Sind Sie sicher? Aber ja, Lucy wollte zum Mittagessen kommen, aber dann hat sie angerufen und gesagt, dass es Schwierigkeiten gegeben hat. Wieso? In der Ladung Kleider, ich habe das alles überhaupt nicht verstanden. Und dass sie nach Felixstowe fahren würde, um die Sache zu klären. Nach Felixstowe? Ja, stimmt irgendwas nicht, Steve? Machen Sie sich nur keine Sorgen, Mrs. Manners. Ich fahre selber nach Felixstowe und dann wird sich schon alles aufklären. Ach ja, bitte. Lucy war doch ziemlich aufgeregt, fällt mir jetzt ein. Aufgeregt? Ja, willst mich lieber beeilen, was? Ja, wiedersehen, Stephen. Wiedersehen. Hallo? Ach, hallo Sie. Ach, bitte entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich die Büros von Zollern immer Dawson finde? Im Bembo-Haus, Miss. Ja, wo ist denn das? Ja, wenn Sie hinter diesem Tor hier rechts abbiegen, über den Bahnübergang fahren und sich dann links halten, dann sehen Sie eine Reihe Lagerschuppen. Ja, und dann? Naja, und direkt dahinter ist es. Sie können es gar nicht verfehlen. Es ist ein großes, neues Gebäude. Ja, und Dawson? Ach so, ja, der Zolleinnehmer Dawson ist im zweiten Stock. Oh, danke schön, vielen Dank. Ah, keine Ursache, Miss. Herein. Guten Tag. Tag. Sagen Sie, ich habe eine Bitte. In einen Container mit Kleidern, der nach Trondheim geht, da haben wir was Falsches eingepackt. Könnte man den wohl noch mal zur Überprüfung öffnen? Ja, Container? Container öffnen? Ja, das ist nicht so einfach. Vor allem... Na, okay, George, ich mach das schon. In Ordnung, Mr. Watson. Sie möchten also eine Genehmigung, den Container nach Trondheim aufzumachen, ja, wenn ich bitte. Recht verstanden habe. Ja. Dazu brauche ich aber die Nummer des Fahrzeugs. Sie meinen meine Autonummer? Ja, ganz recht, sonst kommen Sie nämlich nicht aufs Gelände. Die Nummer ist AAH 135G. Mhm. Haben Sie eine Kopie des Frachtbriefs? Leider eben nicht. Mein Verlobter, der Besitzer der Spedition Carmack, hat das uns immer für mich gemacht und der ist ausgerechnet verreist. Na, Augenblick mal, wollen wir mal sehen, was sich da machen lässt. Hm? Oh, da. Aber Glück, Miss. Der Container ist nämlich noch nicht verladen. Sei Dank. Er steht in Halle 79. In Halle 79, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Ja, passen Sie auf, wenn Sie am Haupteingang vorbeifahren, ja, da, wo Sie reingekommen sind, und an dem Zollschuppen zur rechten Hand, dann ist es die vorletzte Halle auf der linken Seite. Vorletzte Halle, linke Seite, vielen Dank. Ja, vergessen Sie Ihre Bescheinigung nicht, die brauchen Sie nämlich. Ne? Und beeilen Sie sich, sonst ist das Ding verladen. Dankeschön, vielen Dank. Da dürfen Sie nicht rein, Miss. Nicht ohne Genehmigung. Ja, die habe ich ja. So, kann ich die mal sehen? Bitte. Danke. Und wie komme ich in die Halle? Sehen Sie die kleine Tür am Hallentor? Ja. Die ist nicht abgesperrt. Da kommen Sie durch. Dankeschön. Wenn Sie Hilfe brauchen, Miss. Ach, ich komme schon zurecht. Vielen Dank auch. Erschrocken? Was machen Sie hier? Das werden Sie gleich erfahren. Ich will wissen, was Sie hier zu tun haben. Hören Sie auf mit Ihrem kindischen Getue. Benehmen Sie sich zur Abwechslung mal wie ein erwachsener Mensch. Was fällt Ihnen ein? Halten Sie den Mund. Überlegen Sie lieber, was Sie mit so ein bisschen steuerfreien Kies alles anfangen könnten. Neuen Sportwagen kaufen, dufte Ferien machen. Bis zum Hals in Ihren schmutzigen Geschäften stecken, was? Da steckst du schon mittendrin, Herzchen. Noch lange nicht. Das wissen Sie ganz genau. Und jetzt geben Sie mir sofort den Schlüssel. Angenommen, ich tu's. Was dann? Ich mach den Container auf und sehe nach, an welchen Kleidern Sie rummanipuliert haben. Die Mühe können Sie sparen. Ist in jedem was drin. Dann geht die Ladung nicht ab. Wollen Sie das verhindern? Lassen Sie meinen Arm los. Weder Sie noch sonst jemand, meine Süße. Ich hab Sie, die dumm und dämlich geschuftet, damit Sie mir mit Ihrem Getue alles versauen. Wenn Sie eine Spur von Grips hätten, würden Sie Luft anhalten und kassieren. Steven würde genau dasselbe tun, wenn er hier wäre. Sie gemeine Lüge, Sie... Abwarten, Puppe. Bloß, ich habe nicht so lange Zeit. Also halten Sie den Mund. Ich will nicht, okay, dann eben nicht. Sie haben Ihre Chance gehabt. Lassen Sie mich los, oder ich schreie. Ja, los, zu, verdunkel doch. Los, die Hilfe! Los, rein in den Lieferwagen. Los, lass. Können Sie schreien, so viel Sie wollen, da hört Sie keiner. Los jetzt! Ach, Kane, Menschenskind. Ich habe überall nach dir rumtelefoniert. Wo bist du denn gewesen? Hinter deiner sauberen Verlobten her. Hier steht ein schöner Schock bevor, mein Junge. Die steckt ganz schön im Schlamassel. Drogenschmuggel. Ich mach, dass ich wegkomme. Wenn du schlau bist, tust du es auch. Wo ist sie denn? Dabei, die Spuren zu verwischen. Ich hau ab! Lucy! Lucy! Lucy, wo bist du? Was ist denn? Was schreien Sie denn so? Ich suche eine Frau. Schlank, blond. Vor ein paar Minuten kam einer durch. Die hatte Erlaubnis, einen Container aufzumachen. Ist da rein, aber nicht wieder rausgekommen. Lucy! Das Zeug wird in ein paar Minuten verladen. Ich mach schon mal das Tor auf, Lucy! Dann sehen wir mehr. Ich sehe niemanden. Ist da jemand? Hilfe! Das ist da hinten eine Lieferung. Moment! Augenblick! Augenblick! Verdammt, ich krieg die Tür nicht auf. Moment, versuchen Sie es mal wieder schwanger nach, Sir. Ja. Fahren Sie unter den Griff und stecken Sie das Ding heraus. Es rührt sich nicht. Versuchen Sie es nochmal. Lucy. Oh, mein Gott, Steve, ich bin so froh, dass du da bist. Was machst du denn hier? Ken ist weggefahren mit meinem Wagen. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, Lucy, die Lieferung. Ich erzähle dir alles später. Wo ist dein Wagen? Er ist draußen. Da ist er! Du, der will durchs Haupttor. An dem Lastwagen kommt er nie vorbei. Aber wie ist eine Chance, ihn einzuholen? Du, er hat ihn gesehen. Jetzt biegt er nach rechts ab. Wo will er denn bloß hin? Zur anderen Ausfahrt. Hinter der Hafenverwaltung. Ja, Gott, er rast ja wie ein Irrer. Das muss er ja auch, wenn er nicht geschnappt werden will. Und wenn ich lieber die Polizei alarmiere. Kostet viel zu viel Zeit. Du, der muss ja über den Bahnübergang. Vorsicht, Stevens, warnliches Rot! Ist der denn verrückt geworden? Der versucht ja trotzdem noch rüberzukommen. Nein! Stop! Und der Schluss des Protokolls. Er rannte aus der Halle und flüchtete mit meinem Wagen. Polizeiliches Kennzeichen AAH 135G. Wenige Minuten später wurde ich von Stephen Hillier und einem Hafenbeamten aus dem hinteren Teil des Lieferwagens befreit. Mr. Hillier und ich verfolgten den Flüchtenden mit Mr. Hilliers Wagen, aber er, Ken Wilson. Ja. Wilson sah die Warnlichter am Bahnübergang nicht. Er wurde von einem Zug erfasst und überrollt. So, wenn diese Aussage in Ordnung ist, würde ich Sie bitten, hier zu unterschreiben, Miss Mendes. Ja, natürlich. Bevor Sie gehen, hätte ich noch gern die Namen und Adressen der Mädchen, die bei Ihnen beschäftigt sind. Ja, ich schreibe sie Ihnen auf. Eine scheußliche Geschichte, Mr. Hillier. Ja, das kann man wohl sagen. So. Hier sind die Namen und Adressen. Danke. Wenn das alles ist, können wir jetzt gehen. Ja, aber ich muss Sie bitten, sich morgen zur Verfügung zu halten, wenn der Inspektor mit den Ermittlungen beginnt. Das gilt auch für Sie, Sir. Ja, ist in Ordnung. Also, Wiedersehen, Sergeant. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, Steve. Das war vielleicht ein Tag. Man darf dich eben keinen Augenblick allein lassen. Ich frage mich bloß, wie das jetzt weitergehen soll. Kopf hoch, Liebling. Du hast doch selbst gesagt, dass du nie richtig verstanden hast, warum sie ausgerechnet deine Kleider haben wollten. Ich meine, das wäre doch jetzt der richtige Augenblick, um dir was Neues zu überlegen. Ja, aber was? Ich kann doch gar nichts anderes. Nein? Nein. Ich habe ja eigentlich auch gar nicht ans Geschäft gedacht. Weißt du, eher so an ein Häuschen auf dem Land. Ne? Mit Kletterrosen... Geißblatt, Jasmin, Springbrunnen vor der Tür. Ja doch, Steve, ja doch. Aber zuerst muss ich ein Wort mit Marion sprechen. Ja, das macht doch die Polizei. Also viel wichtiger wäre jetzt ein Gespräch mit einem würdigen, waschechten Herrn Pfarrer. Ich meine nur, damit die Bücher stimmen. Oh, Steven, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so süß altmodisch bist. Soll das ein Kompliment sein? Ja, was denn sonst? Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, brachten wir heute ein Kriminalstück von Jessica Hallsmith. Heißer Schnee. Mit Marianne Moser als Lucy, Charles Wirtz als Stephen, Rosemarie Fendel als Marion und Horst Michael Neuze als Ken. Ferner wirkten mit Lotte Bethke, Gudrun Gerlach, Heidemarie Rohweder, Cornelia von Stockhausen, Jutta Fillinger, Hans-Peter Bögel, Dieter Eppler, Wolfgang Höper, Ulrich Peter, Klaus Ponto, Peter Schnicke, Werner Schumacher und Wolfgang Schwalm. Ton und Schnitt Walter Joost und Gerda Schimmel. Regieassistenz Günther Guben. Regie Günther Sauer. Und dieser Krimi lief erstmals am 24. Juli 1972 im Süddeutschen Rundfunk. Ein herrlicher Krimi aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten. Ich hatte ja schon von Marianne Moser und Rosemarie Fendel, die hier die Lucy und die Marion spielten, geschwärmt. Und da beide oft in Radioproduktionen mitwirkten, ist Heißer Schnee nicht der einzige Krimi, in dem beide auftauchten. Hören Sie doch mal hier. Wer sind Sie? Kommissario Guido Brunetti. 26 Jahre nach Heißer Schnee. Und? Erkennen Sie sie? Es kommt nicht oft vor, dass die Polizei ein Kloster besucht. Das hängt davon ab, was in einem Kloster vorgeht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ein Venedig-Hörspiel nach Donna Leon. In der Rolle der Klosteroberin, Rosemarie Fendel. Es ist nicht die Wahrheit. Sie verbreiten Gerüchte? Ja, das ist sie. In Sanft entschlafen von 1998 aus der Serie mit den Fällen des Kommissario Brunetti. Und wer kommt jetzt? Signor Brunetti, nehme ich an. Ja, sie ist es. Marianne Moser. Spricht nichts dagegen, dass eine der Schwestern Sie durchs Haus führt, Signor Brunetti. Oder wenigstens durch einen Teil. Ja. Heißer Schnee war der einzige Studio 13-Krimi, in dem beide Schauspielerinnen gemeinsam auftraten. Sie waren rund 10-mal in dieser Sendereihe dabei. Ganz anders als dieser Mann hier. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Mrs. Manners. Ich fahre selber nach Felixstowe und dann wird sich schon alles aufklären. Das ist noch einmal Stephen Hillier in unserem Hörspiel Heißer Schnee und damit der Darsteller Charles Wirtz. Ja, willst mich lieber beeilen, was? Satte 100-mal wirkte dieser Charles Wirtz in Studio 13 Hörspielen mit. Er war ein Rundfunkveteran des Südens. Unsere Geschichte beginnt im Rex Hotel in Piccadilly, mitten im Herzen von London. Wilton Lane schlendert auf den Empfang zu und sieht sich neugierig in der geräumigen Halle um. Das ist Charles Wirtz, 1959, einer seiner ersten Auftritte, hier mal als Erzähler. Sein geübtes Auge entdeckt schnell die beiden Kriminalbeamten in der Nähe des Fahrstuhls, obwohl es so aussieht, als seien sie in ein intensives Gespräch vertieft. Ein Mono-Radio-Krimi aus der Studio 13 Frühzeit. Man erkennt, dass diese Aufnahme noch ganz anders klingt. Und das gibt mir die Gelegenheit, jetzt mal ganz ausführlich in diese Reihe aus dem Süddeutschen Rundfunk einzusteigen. Es ist der Abend des 8. November 1957. Da erklingt aus dem SDR zum ersten Mal dies hier. Aus Studio 13, unserem neuen Studio für Kriminalisten, das sich hoffentlich recht viele Freunde erwerben wird, hören Sie nun zu seiner Eröffnung ein Kriminalstück von Michael Brett, das Todeshalsband. Ein Paukenschlag im Hörspielgeschehen. Der Süddeutsche Rundfunk leistete sich einen regelmäßigen Radiokrimitermin, sogar ein eigenes Studio für Kriminalisten, das legendäre Studio 13. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Ute Christensen und Karl-Heinz Fiege ein gespenstisches Spiel, das sie in ein verwunschenes englisches Dorf entführen will. Spannung war garantiert und schon die Eingangsansagen ließen niemanden kalt. Haben Sie Mut? Dann kommen Sie mit. Puh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich triggert sowas extrem. Das Studio 13 des Süddeutschen Rundfunks erwarb sich viele Freunde. Tatsächlich entstanden zwischen 1957 und 98 über 600 Produktionen. Regisseure, Übersetzerinnen und Autoren, das Technikpersonal, Geräuschemacher und bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler verabredeten sich regelmäßig in den Funkateliers zu Unterhaltungskrimis. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie ein Kriminalstück von Francis Darbridge, der Fall Greenfield. Und es wird ja oft gesagt, dass alles, was vor 60, 70 Jahren erzählt wurde, so langsam gewesen sei und sich speziell das Radio noch viel, viel Zeit gelassen habe, nicht so hier. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie heute ein zu Beginn dieses Jahrhunderts in London spielendes Kriminalstück von Thomas Berg und John Mitchie Weibt, Der Mann im Nebel. Ja, das haben wir hier nicht auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt, das war schon so. Im Studio 13 ging es schnell zur Sache. Die Krimis der 50er und frühen 60er Jahre waren kurz und knackig. Schicken Sie gleich jemand rüber und einen Arzt. Es hat einen Unglücksfall gegeben. Der Betreffende ist tot. Der Ablauf war fast immer gleich. Zu Beginn passierte meist sowas hier. Sieh doch, auf dem Boden! Ein Mann! Genau. Und dann kam sofort die klassische Frage, natürlich mit eingebautem Zögern. Ist er tot? Ja. Ja, er ist tot. Tot? Tot. Ja, tot. Dann ruft schnell jemand die Polizei? Richtig, und dann wird der Mörder unter den vielen Verdächtigen eingekreist. Wer war es wohl? Der geheimnisvolle Professor. Der geistesabwesende Doktor. Der Inspektor mit der langen Leitung. Der unschuldig aussehende Schulmeister. Alle sind verdächtig, bis der zweite Mord geschieht. Und alle alles abstreiten. Ich schwöre es Ihnen, es war ein Unfall. Aber wenn der Mörder schließlich gefasst war und die Handschellen klickten, erklang aus dem Stuttgarter Krimistudio meist ein kerniger Satz wie: Denn was bei uns hier in England niemals verjährt, das ist Mord. Alles war möglich im Studio 13. Mord im Nebel, Mord am Kamin, am Telefon, am Fenster, an Bord. 1958 lief sogar mal ein Stück namens Mord in 35 Minuten. Und das dauerte nicht mal 34 Minuten. Das ist eine Lüge. Allerdings. Manche Morde fanden in verschlossenen Räumen statt. Sogar Gespenster wurden hin und wieder gesichtet. Was zum Teufel? Dabei wirkte der Studio 13 Erstling, das Todeshalsband, noch relativ harmlos. Klingt wie der Titel eines Kriminalromans. Aber es ging wirklich um ein kostbares Schmuckstück. Hier ist das Halsband. Ach Gott, ist das schön. Hübsch, nicht wahr? Die Schauspielerin Käthe Lindenberg ist hier eine betagte wie betuchte Dame. Doch zwei Gauner wollen ihr das Halsband abschwatzen, gespielt von Hans-Helmut Dicko und Arno Aßmann. Es heißt, der große mittlere Diamant sei aus einem indischen Tempel gestohlen. Und von ihm ginge dieser entsetzliche Fluch aus. Sie wollen doch nichts sagen? Doch. Ein typisch britisches Gaunerstückchen in feinstem Mono. Das tüdelige Tantchen war eine beliebte Krimi-Figur der 50er Jahre. Man denke nur an den Film Lady Killers. Und natürlich ging sie als Siegerin aus dieser Geschichte hervor. Junge Damen dagegen waren häufig ihrem Schicksal ausgeliefert. Hallo? Denn hier ging die Gefahr von einem Gerät aus, das man einfach nicht beherrschen konnte. Vom Telefon. In diesem Studio 13-Krimi von 1958 kämpft Edith Herdegen um das Leben ihres Mannes. Sie hat eine wichtige Nachricht und kann ihn retten. Wäre da nicht das Fräulein vom Amt? Hier, Fernamt. Fernamt, ja. Bitte ein Gespräch nach San Francisco. Die Leitungen sind stark belegt. Legen Sie auf, ich rufe wieder. Mein Anruf ist sehr dringend. Es geht um. Die Leitungen westlich von Chicago sind stark belegt. Und 6 Ferngespräche sind vor Ihrem Anruf vorgemerkt. Legen Sie bitte auf, ich rufe wieder. Und klack, weg ist sie. So hieß das wirklich damals. Legen Sie auf, ich rufe wieder. Nicht ich rufe wieder an, einfach ich rufe wieder. I call again, wörtlich übersetzt. Edith Herdegen war rund 30 Jahre am Staatstheater Stuttgart beschäftigt und eine Hörspielveteranin. Schon 1947, als der SDR noch Radio Stuttgart hieß, tauchte sie in Funkhörspielen auf. Rund 50 Einsätze hatte sie im Studio 13. 1961 hören wir sie am anderen Ende der Leitung. Hallo, James. Wer ist denn am Apparat? Hier ist Fee. Wer ist doch? Und Ernst Fritz Fürbringer staunt nicht schlecht. Was sagten Sie gerade? Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Wer sind Sie? Denn hier wird James von seiner Frau angerufen, doch die ist lange tot. Also wer zum Teufel ist denn nun wirklich am Apparat? Aber das sage ich dir doch schon die ganze Zeit. Ich bin's, Fee. Soll das ein schlechter Witz sein? Nein, James, das ist kein Witz. Ich bin tatsächlich hier. Ein Mystery-Krimi mit einem fiesen Ende und keine geringere als Agatha Christie hatte die Vorlage geschrieben. Die Stimme aus dem Grab. Ja. In den Anfangsjahren brachte das Studio 13 überwiegend leichte Krimis. Die Reihe wurde von der Unterhaltungsabteilung des Süddeutschen Rundfunks geleitet, also abgekoppelt von den literarischen oder Klangkunst-Hörspielen. Doch gerade als sich die Hörerinnen und Hörer an niedliche Diebstähle, vertauschte Koffer oder falsche Telefonverbindungen gewöhnt hatten, stellte ein Hörspiel plötzlich ganz andere Fragen. Wer sind Sie? Was sind Sie? Die mit der jüngsten Vergangenheit zu tun hatten. Wir waren 12 Leute in der Gruppe. 11 wurden von der Gestapo gefangen genommen. 10 wurden erschossen. Wenn man also die ganze Gruppe gefangen genommen hatte, konnte das nur bedeuten, dass einer aus der Gruppe der Verräter war. Der Mann, den ich suche, von Philip Mackie, ist eine Reflexion über Identität und gebrochene Biografien. Ich war es nicht. Sie können doch keine übereilten Schlüsse ziehen, nur weil der Name meines Mannes zufällig der gleiche ist wie der Name von der Person, die Sie verraten hat. Die Vorlage war bereits fürs Fernsehen inszeniert worden, dennoch kam es 1958 zu dieser Hörspielfassung. Es gibt keine Erlösung für die beiden Personen. Es wird nicht mal klar, ob die Frau jemals in ihrem Leben erfährt, ob sie mit einem Mörder verheiratet ist. Diese Studio 13-Ausgabe klang experimenteller, avantgardistischer als sonst. Auch das kennzeichnende Musikthema wurde diesmal nur, ganz spartanisch, auf einer Orgel dargeboten. Denn normalerweise klang die Studio 13-Eröffnungsmelodie der ersten 10 Jahre wie eine Krimi-Overtüre, ein akustisches Bitte Ruhe und Vorhang auf für wohlige Spannung. Dabei war diese Musik ursprünglich gar nicht für Krimis gedacht. Wenn man das Stück nämlich weiterhört, erkennt man, dass damit eigentlich eine Weltraumgeschichte untermalt wurde. Der britische Film- und Fernsehkomponist Jack Beaver hatte der BBC diesen Spaceways-Titel Mitte der 50er als Soundtrack-Versatzstück für Science-Fiction-Filme paratgestellt. Und einige Jahre später wurde es in der Fernsehserie The Prisoner, die bei uns Nummer 6 hieß, noch einmal populär. Diese Ouvertüre machte das Studio 13 sofort erkennbar, auch über die Grenzen des Süddeutschen Rundfunks hinaus. Fast alle Sender der ARD haben heute eine Krimireihe. So etwa gibt es im Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart seit 1957 eine Krimireihe, die sich aus Studio 13 nennt und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Ein Ausschnitt aus einem Hörspielmagazin des Westdeutschen Rundfunks. In einer Selbstdarstellung seiner redaktionellen Arbeit sagt der Redakteur der Reihe aus Studio 13, Wolfgang Niet: Wir bevorzugen Kriminalhörspiele, die sich durch eine originelle, wohldurchdachte, spannende Handlung, psychologische Glaubwürdigkeit und einen zeitkritischen Akzent auszeichnen. 50 Jahre ist diese Betrachtung alt. Der Zeitgeist änderte sich damals, das Radio sprach über sich selbst und der Schauspieler Hans-Jörg Felmy durfte an anderer Stelle ergänzen: Ein Krimi ist kein Funkkolleg. Wir erwarten einen Toten und bekommen eine Menge von Informationen geliefert, gezielte natürlich, und wir können nun aus Herzenslust drauf loskombinieren. Das ist Puzzlespiel, das macht Spaß. Die 70er waren angebrochen und altbekannte Spielformen wurden seziert. Es war eine politische Zeit, auch die Anforderungen an das Genre Hörspiel wurden neu gedacht. Was ich vom Hörspiel fordere ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen. Ja, natürlich, das klingt interessant. Und tatsächlich erneuerte die SDR-Redaktion ihren wöchentlichen Radiotermin ein wenig. Hören Sie mal. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Siegfried Lowitz, Jürgen Prochnow und Jürgen Thurmann ein Kriminalstück von Michael Brett. Kopfjagd. Ich kann mir nicht helfen. In meinen Ohren klingt diese neue Studio 13 Musik schon wieder nach Weltraum. Da funken doch die Überlebenden vom Planeten Rana 4, oder? Haben Sie das auch verstanden? Siegfried Lowitz, Jürgen Prochnow und Jürgen Thurmann in einem Hörspiel beisammen? Das ging im Krimi-Studio 13. Das Besetzungsbüro arbeitete erstklassig. So auch für dieses Stück. Sie wünschen, Monsieur. Monsieur Champlain? Ja. Das bin ich. Keine Bewegung oder ich schieße. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich rein. 1972, der Ton wird rauer. Ein junger, mittelloser Gangster bedroht einen vermögenden Restaurantkettenbesitzer. Ich bin hier, um zu kassieren. Sie bilden sich wohl ein, ich habe mein ganzes Geld hier in einer Kassette im Keller oder im Garten vergraben, mein Freund. Sie haben sich im Jahrhundert geirrt. Wir sind nicht mehr im Mittelalter. Heutzutage gibt es Banken. An die habe ich auch gedacht. Und zwei damals sehr vertraute Schauspieler sind dabei. Der junge Mann ist Charles Brauer. Und ich gehe nicht von hier fort, ohne die 300.000 Frauen in der Tasche zu haben. In der Tasche? Und dazu Klaus Schwarzkopf. Vielleicht ist Ihre Lage gar nicht so verzweifelt, wie sie Ihnen vorkommt. Sparen Sie sich die Mühe. Klaus Schwarzkopf kennt man heute noch als deutsche Stimme eines legendären Fernsehinspektors. Mein Name ist Inspektor Columbo, Mordkommission. Genau, er synchronisierte Peter Falks ewige Serienfigur Columbo. Mrs. Columbo ist eine sehr bemerkenswerte Frau. Sie hat so viele Interessen. Neben Columbo fand Schwarzkopf offenbar Zeit für das Studio 13. Und gleichzeitig war er auch noch Tatortkommissar. Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist Finke, Kriminalpolizei. Ist der Kresch zu sprechen? Kommissar Finke ermittelte in Schleswig-Holstein. Der Tatort Reifezeugnis wurde der bekannteste mit Klaus Schwarzkopf. Und auch Charles Brauer wurde später Tatortkommissar im NDR. Hier beide nochmal zusammen im Hörspiel. Aber Gnade Ihnen Gott, wenn Sie meiner Frau etwas tun. Solange sie sich an die Spielregeln halten, wird sie nichts zu befürchten haben. Und das hat sie auch nicht, denn die Frau ist die heimliche Geliebte des Erpressers. Du bist großartig gewesen als Gangster. Du darfst mich umarmen. Zur Belohnung. Tja, unter einer Decke. So der völlig berechtigte Titel dieses Krimis. Übrigens, auch in unserem Stück vorhin, in Heißer Schnee, wurden gleich drei Tatortkommissare versteckt. Der Beamte am Ende, der Lucys Protokoll beglaubigte, das war der Schauspieler Werner Schumacher. So, wenn diese Aussage in Ordnung ist, würde ich Sie bitten, hier zu unterschreiben, Miss Mendes. Ja, natürlich. Und Werner Schumacher war 1972, also bei der Ursendung von Heißer Schnee, bereits seit einem Jahr Tatortkommissar Eugen Lutz, natürlich für den Süddeutschen Rundfunk. Da dürfen Sie nicht rein, Miss. Nicht ohne Genehmigung. Ja, die habe ich ja. So, und dieser freundliche Hafenarbeiter hier, der wurde gespielt von Dieter Eppler. Wenn Sie Hilfe brauchen, Miss. Ach, ich komme schon zurecht. Vielen Dank auch. Und Dieter Eppler war 1972 seit 2 Jahren Tatortkommissar Peter Lierstahl für den Saarländischen Rundfunk. Wahrscheinlich kein Zufall, sondern ein lustiger Fall von Cross-Promo. Damals. Das geben Sie mal besser mir. Warum denn? Geben Sie es her. Nein, ich will wissen, was das ist. Das werden Sie schneller erfahren, als Ihnen lieb ist. Und noch ein Tatortkommissar des Süddeutschen Rundfunks hatte sich in unserem Hörspiel versteckt. Heißer Schnee. Davon haben Sie wohl noch nie gehört, was? Das war unverkennbar der Schauspieler Horst Michael Neuze. Der löste 15 Jahre später, Ende der 80er Jahre, kurzzeitig als Tatortkommissar Schreitle Fälle für den SDR. Wie das Hörspielstudio 13 in den 80er und 90er Jahren weiterlief, das möchte ich Ihnen in unserer kommenden Kein-Mucks-Ausgabe erzählen, denn beim nächsten Mal haben wir ein Studio 13-Stück von 1985 im Programm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem Ultrakurzwellengerät. Guten Abend. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Jede Woche, immer donnerstags, erscheint eine neue Folge. Immer vorab natürlich in der ARD-Audiothek. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten. Die Studio 13 Krimis organisierte uns wie immer der heutige Südwestrundfunk. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Sollten Sie übrigens jetzt sofort den Brunetti-Zweiteiler mit Marianne Moser und Rosemarie Fendel hören wollen, den ich vorhin ansprach, so ist das ganz einfach. Sanft entschlafen, so heißt er, steht hier nebenan in der ARD-Audiothek in Auf der Spur. Das ist einer von diesen türkisen Krimi-Podcasts, wo Sie historische Radioaufnahmen finden. Sanft entschlafen, Brunettis 6. Fall mit Christoph Banzer, Wolfgang Hinze, Helmut Stange, Gisela Trove und eben Marianne Moser und Rosemarie Fendel. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.